alles, was ich will, ist dieses Guap Guap. Und ich gebe keinen Motherfuck Fuck. It's the Hip Hop Guap bis zur Decke. Weil schon hab ich alles, was ich gerne hätte. Alles, was ich will, ist dieses Guap Guap. Und ich gebe keinen Motherfuck Fuck. It's the Hip Hop Guap bis zur Decke. Weil schon hab ich alles, was ich gerne hätte. Weil ich das Quap hab, Bugs hab, Fame gette, ist dann am Neck das Gold und keine Fake-Kette. Leute waren am Lachen, denn sie wollten, dass ich lose. Ist mir scheißegal, denn die Bitch öffnet ihre Bluse. Ich bin im Backstage, splash dir in mein Bitch-Face. Ficke broke Bitches und danach fick ich auch Rich Base. Ich geb euch den Tipp, Guys, ihr braucht frische Kleidung, denn dann kriegt ihr Money Bitches und steht in der Zeitung. Jetzt ist eure Zeit um, denn wir übernehmen. Ich steppe ans Mic und es wird niemand überleben. Wir nehmen uns daneben, einfach weil wir chill bleiben. Ich hab Schweif, weil wir im Maserati Whip riden. Kauf mir Shirts von Gucci, Louis oder Tommy Hilfiger. Money macht chilliger, pop mir eine Pillwigger. Sipple dirty Softdrinks aus dem roten Plastik. Was ich smoke ist laut und sicherlich kein Haschisch. Alles was ich will ist dieses Quack Quack. Und ich gebe keinen Motherfuck Fuck. Ist der Quack Quack bis zur Decke. Weil schon hab ich alles was ich gerne hätte. Alles was ich will ist dieses Quack Quack. Und ich gebe keinen Motherfuck Fuck. Ist der Quack Quack bis zur Decke. Weil schon hab ich alles, was ich gerne hätte.